WDR 5. Erlebte Geschichten. Rosemarie Bottländer, 1926 in Braunschweig geboren, in eine Familie mit insgesamt 8 Geschwistern, lebt heute im Bergischen Land oberhalb des Altenberger Doms. Seit 1945 hat sie daran mitgearbeitet, die Jugendarbeit im Erzbistum Köln aufzubauen, hat Bücher für Kinder und Jugendliche geschrieben, darunter auch einen Führer durch den Altenberger Dom und besonders über die im Dom dargestellten Tiermotive. Welchen Aufbruch sie mit dem Kriegsende verspürte, welchen Drang neu anzufangen und aus Trümmern sofort etwas zu bauen, hat Rosemarie Bottländer während der Feierlichkeiten des Erzbistums anlässlich seines 1700. Bestehens eindrucksvoll erzählt. Hier berichtet sie nicht minder eindringlich, wie sie das Ende des Krieges herbeigesehnt hat und den 8. Mai als den kostbarsten Tag in ihrem Leben empfindet. Ich bin 1926 geboren und aufgewachsen in Braunschweig, in einer Familie, bei der die Eltern politisch hellwach, außerdem sehr gescheit waren. Und mit 7 Geschwistern. Das älteste war ein Junge, dann 7 Mädchen. Wir haben schon früh vielerlei erlebt. Und die Details waren immer wichtig, die Kleinigkeiten. Schon bevor die Nazis 33 an die Macht kamen, waren zum Beispiel Kommunisten sehr unbeliebt, unerwünscht. In unserer Nachbarschaft war ein Viertel mit Kommunisten. Wir bestaunten von unserer schönen hohen Gartenmauer oft dieses Viertel, bei dem die Kinder tobten, schrien, brüllten, Jargon benutzten, den wir begierig aufnahmen, weil wir so tolle Ausdrücke ja gar nicht kennenlernten. Eines Tages ging mein Vater nach seiner Arbeit für uns einkaufen, und zwar zum Bäcker. Er kaufte gern Brot ein. Ich begleitete ihn, und es war ein schöner Bäckerladen mit leckeren Keksen und Brötchen, Gebäck, herrlichen Broten. Wir gingen rein, und während wir warteten, bis wir drankamen, guckte ich und sah, dass an die Schaufensterscheibe fast geklebt ein Junge stand, der sich mit der Nase plattdrückte beim Anblick der herrlichen, für ihn völlig unerreichbaren Backwaren. Mein Vater kaufte ein und er kaufte ein 5-pfündiges, braunes, knuspriges, taufrisch duftendes Heidebrot. Außerdem, was wir ja kaufen wollten. Und draußen gab er dem Jungen das Brot. Der starrte ihn an, packte es mit beiden Händen und fing sofort an, daran herumzuknabbern, die Kruste abzuknabbern und zu kauen. Und selig guckte er ihn an. Ich sagte ihm weitergehen, Papa, das darf man doch nicht, auf der Straße einfach schon das Brot anbeißen. Mein Vater blieb stehen, sah mich an und sagte einen einzigen Satz. Der Junge hat Hunger. Dann gingen wir weiter. Diesen Satz habe ich nie vergessen. Wir hatten damals eine Waschfrau. Das war etwas Übliches. Wir waren eine große Familie, 11 Personen. Und es kam alle 3 Wochen etwa eine Frau Steinmeier, eine ganz liebe, einfache Frau, mit der meine Mutter den gesamten Tag im Keller in der Waschküche, die für große Wäsche eingerichtet war, verbrachten. Es gab immer nur Erbsensuppe, weil ja keiner zum Kochen richtig Zeit hatte. Darum war der Waschtag bei uns auch wenig beliebt. Diese Frau, die 4,50 Mark verdiente und damit sehr zufrieden war, erzählte meiner Mutter eines Tages, es war 1934, unter Tränen unten in der Waschküche, wo niemand, absolut niemand es hören konnte, dass man ihren Mann, einem braven Sozialdemokraten, abends geholt hatte von der SA, die Nacht über verhört, geplagt, geschlagen, blutig gedroschen hatten, bedroht und morgens wieder nach Haus gebracht hatten mit den Worten, und wenn du das einem erzählst, dann holen wir dich wieder und dann kommst du nicht mehr nach Haus. Das hat meine Mutter natürlich nur ihrem Mann erzählt und nicht uns. Wir haben es später erfahren. Die Eltern trauten sich ja nicht. Sie konnten nicht wagen, ihren Kindern reinen Wein einzuschenken. Und ich bewundere heute noch die Balance meiner Eltern und vieler anderer, die zwischen entschiedenem inneren Widerstand und den kleinen Beweisen, die man im Einzelnen liefern konnte, und dem Schweigen eine Balance hielten. Wir Kinder waren aber nun alt genug, selber vieles zu durchschauen. Zum Beispiel, wie arrogant, wie dreist auf der Straße uns der Blockleiter, das war ein niedrigerer Posten bei den Nazis, uns anschrie: Geh beiseite, deutscher Gruß, du hast wohl keine Ahnung, und so weiter. Und allein durch dieses Anschreien entwerteten sie sich ja. Als ich 9 Jahre war, in der Grundschule, wie man heute sagt, wurde ich eines Tages aus der Rechenstunde herausgeholt. Der Hausmeister sagte, ich sollte zum Rektor kommen. Er ging neben mir her über den stillen Schulflur und ich sagte, was ist denn los, was habe ich denn getan? Man hatte immer gleich ein Gefühl, ich habe was verbrochen. Das gehört zum Klima dieser Zeit, dass man immer unsicher war, etwas falsch gemacht zu haben. Er gab mir keine Antwort, zuckte mit den Schultern und dann kam ich ins Rektorzimmer. Das war ein kleiner Raum mit einem runden Tisch. Dahinter saß der Rektor unserer Schule und rechts und links saßen 2 Männer in Zivil mit eng geschnürten Trenchcoats und Hüten auf dem Kopf, die sie auch nicht abnahmen. Und ihre Gesichter waren bleich und böse. Ich glaube wirklich, dass Kinder einen Instinkt haben, zu durchschauen, wer ist gut, wer meint es gut mit dir, wer nicht. Das wurde mir bestätigt, indem sie mich, heute sagen wir, scheißfreundlich anredeten und sagten, wie heißt du denn? Du kannst doch so schön singen. Die kannten mich doch gar nicht. Ich wartete, was nun passieren würde. Und mir fiel auf im Lauf des Gesprächs, dass der Rektor unserer Schule nicht ein einziges Wort gesagt hat. Später habe ich begriffen, es war eine katholische Volksschule. Der Mann hatte Angst. Sie fragten mich aus. Da hast du doch so ein schönes Lied gesungen. Sing uns das doch mal vor. Wir hatten also eine Klassenfahrt in den benachbarten Elmen gemacht. Und es war langweilig in dem Bummelzug. Und wir sangen Volkslieder. Das war üblich. Und eins hatte den Refrain: Rote Husaren, die reiten immer Schritt. Herzliebstes Mädel, du darfst nicht mit. Das fand ich so blöd, dass ich mir einen anderen Text ausdachte. Und ich dachte aus, braune Kamele, die reiten immer Schritt, herzliebster Ochse, du kommst nicht mit. Ich sang ihnen das vor, so schön konnte ich gar nicht singen, aber es reichte. Und sie sagten, ach, braune Kamele, was hast du denn damit gemeint? Ich sagte, Kamele sind doch braun, die habe ich doch im Zoo in Hannover gesehen. Hast du vielleicht mit den braunen Kamelen die SA gemeint? Nein, sagte ich. Das stimmte ja auch nicht. Ich meinte überhaupt keine. Ich meinte keinerlei Symbol und Hintergrund. Aber der herzliebste Ochse, ist das vielleicht unser Führer, den du gemeint hast? Nein, sagte ich. Nun kamen sie auf meinen Vater zu sprechen, wann er denn nach Hause käme, was er uns erzählte und so weiter. Da konnte ich ihnen nun politisch gar nichts Ergiebiges erzählen, wie es schien, so dass sie mich nach einer ganzen Weile, indem sie immer wieder bohrten und Randfragen stellten, was der Vater doch sagte, täte, meinte, dann entließen. Die Jungs müssen sehr enttäuscht gewesen sein. Das habe ich aber erst später begriffen. Ich ging wieder neben dem Hausmeister über den langen Flur in meine Klasse zurück. Verstand nichts. Am Nachmittag riefen mich meine Eltern und sagten, wir wollen mal zusammen in den Weinkeller gehen. Unser Weinkeller war eher ein Einmachkeller, Kartoffelkeller, also Wein war da auch. Sie setzten mich auf die Sauerkrautkiste, waren ganz lieb zu mir und sagten, was war denn heute in der Schule los? Und da fing ich an zu weinen. Es war so viel Druck, es war alles, was ich überhaupt nicht verstand. Ich wusste, es war was Wichtiges und es war was Schlimmes. Aber was sollte ich tun? Ich hatte nur die Wahrheit gesagt. Und sie waren ganz freundlich und streichelten mich was nicht so häufig war damals. Und das Ende vom Lied war, oder die Erklärung war, dass der Rektor seine Schwester mit einem Kassiber zu meinen Eltern geschickt hatte und gesagt, ihre Tochter hat heute in der Schule etwas erlebt, sprechen Sie mal mit ihr. Es passierte nichts, nur dass ein Techniker ein paar Tage später kam und sagte, er müsste das Telefon reparieren. Meine Mutter sagte, das Telefon ist völlig in Ordnung. Nein, nein, das ist nicht in Ordnung, das müssen wir warten und kontrollieren und überholen. Irgendwas musste er. Also er hat an dem Telefon herumgebastelt. Und meine Eltern waren schlau genug zu wissen, die haben eine Wanze eingebaut. Und in Zukunft wurde nicht nur ein dickes Kissen auf das Telefon gelegt, alle persönlicheren Gespräche wurden in einem anderen Raum geführt. Über unsere Straße zog die Hitlerjugend. Autos mussten alle weg sein. In Zwölferreihen zog eine Truppe mit Fanfaren und Trommeln. Es war ohrenbetäubend laut. Mein Vater und ich standen auf dem Balkon, auf dem zweiten Stock. Mein Vater nahm einen bestimmten grimmigen Gesichtsausdruck an, wenn so Sachen passierten. Guckte sich das an, ich stand da, ich hielt mir schon die Ohren zu. Dann trat er zurück, als die sich verzogen, und sagte einen Satz. Der Grabgesang des Abendlandes. Weiter nichts. Das war dann so eine kleine Information für mich, die ja nicht ganz blöd war. Ich war ja schon in der Sechster oder Quinter. Da konnte er nicht mehr. Er war so wütend darüber. Ich zeige die an. Ruhestörung, Lärm, Belästigung. Nein, die waren die Herren der Welt. Auch schon die Jungs von 12 Jahren mit ihren Wahnsinnsfanfaren. Es war wirklich grauenvoll. Aber sie beherrschten die Lage. Keiner wagte zu sagen, ich will das nicht, da ist mein Mann, der ist krank oder mein Kind ist krank oder so. Seid nicht so laut, lasst das bleiben. Nein, es war nicht so. Dann kam der Kriegsausbruch. Wochen vorher hörten wir, dass die Polen unverschämte Übergriffe machten, Provokationen sondergleichen, den deutschen Volkskörper beschädigten und was weiß ich alles. Und ich dachte einmal, so für mich, ganz allein, und als Kind ist man ja nicht so schlau und sagt das nicht alles. Ich dachte, das ist doch ein Volk, haben wir in der Schule gelernt, das 14 Millionen oder 15 Millionen Einwohner hat, von Kohlebergbau lebt und von Landwirtschaft. Also ein ziemlich armes Volk. Und das greift ein hochgerüstetes Deutschland an, das voller Waffen ist und wo es Soldaten gibt und Panzer fahren herum und so weiter. Und ich hatte das einfache Bild eines kleinen Jungen, der einem großen Jungen gegen das Schienbein tritt. Das wird er bereuen. Und so verstand ich die Welt mal wieder gar nicht. Also diese sogenannten Provokationen gingen weiter. Heute sind wir alle schlauer. Es war der Überfall auf Polen. Am 1. September 1939. An dem Tag war ich bei einer Freundin. Wir spielten, wir machten Schularbeiten. Ich war inzwischen 13 Jahre alt. Sie hatte ausgesprochen sympathische Eltern. Ich witterte manchmal, die sind auch keine Nazis. Man wusste ja nie etwas Genaues, aber es waren sehr glaubwürdige Leute. Dann riefen die Eltern uns aus dem Spielzimmer und sagten, da ist eine Hitlerrede, wollt ihr zuhören? Wir wollten es, musste man ja vielleicht tun, damit man in der Schule auch Bescheid wusste. Und ich hörte Hitlers Stimme. Und nie werde ich das vergessen. Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Und von nun an wird jede Bombe mit einer Bombe und jede Granate mit einer Granate vergolten. Die Wahrheit war umgekehrt. Aber das wusste ich alles nicht. Ich hörte nur diese schrecklichen, brutal und heftig und selbstgewiss herausgepolterten Worte des Führers Adolf Hitler. Es war ganz still im Zimmer. Die Eltern von Reintraut saßen da und ich auch. Und der Vater sagte einen einzigen Satz. Das gibt eine riesengroße Schweinerei. Ich ging dann nach Haus. Ich war beklommen, nennt man das heute. Ich war ratlos, ich war erschrocken und ich dachte, Krieg, was ist denn das? Was ist denn Krieg? Und an dem Tag hat meine Mutter immer zu geweint. Sie hat immer zu wieder angefangen. Ich fand das furchtbar. Ich dachte, ja, Krieg ist schlimm, aber man hört doch auch wieder auf. Wir wollen ja auch Abendbrot essen und so weiter. Sie hat sich nicht trösten lassen. Sie hat immer zu geweint. Und das habe ich auch nie vergessen. Man ging sehr schroff um mit Leuten, die die Verdunkelung nicht korrekt einhielten. Wir Kinder hatten eines Abends um 7 noch nicht korrekt verdunkelt. Es schien ein Strahllicht nach draußen und es kam natürlich der Blockleiter vorbei und schrie: Licht aus! Mein Vater, der gerade nach Hause kam, sagte: Seien Sie doch auch geduldig. Ich werde mich sofort kümmern. Das sind meine Kinder gewesen. Aber die englischen Terrorflieger, das war der Terminus, der üblich geworden war, haben ja nicht die Gewohnheit, abends um 7 durch unsere Straßen zu fliegen. Ich kümmere mich sofort drum. Es half ihm nichts. Er kriegte ein Knöllchen. Das war dem Mann doch eine Wonne natürlich, diesem etwas missliebigen Menschen ein Knöllchen zu verpassen. Ein Knöllchen über 107 Mark. Das war viel Geld. Mein Vater war Beamter. Wir hatten kein Vermögen. Und 107 Mark, er überlegte, was er tat. Las das Knöllchen noch einmal durch. Und da stand 107 Mark zu zahlen dann und dann, da und da. Im Ersatzfall 14 Tage Haft. Das war seine Chance. Er schrieb: Sehr geehrte Herren, ich habe Ihr Knöllchen bekommen. In meinem vielbeschäftigten Leben als Professor von 150 Studenten und als Familienvater von 8 Kindern ist es mir eine gewisse Erholung, mal 14 Tage in aller Ruhe im Gefängnis zu sitzen. Wann habe ich mich einzufinden? Was habe ich mitzubringen? Mit deutschem Gruß, Egbert Haubert. Er hat nie eine Antwort gekriegt. Der Krieg wurde immer drastischer und brutaler. Die Luftangriffe nahmen zu. Meine Eltern quälten sich, uns in den Keller zu besorgen. Fest schlafende junge Kinder, die wollten nicht. Wir sehen es nicht ein, ach, es ist nicht so schlimm. Aber es gab ein Signal, das jedem Menschen sagte, es gibt einen Luftangriff. Nämlich, es wurden Magnesiumplättchen von den Flugzeugen abgeworfen, die die Landschaft in helles Licht tauchte. Damit erleuchteten sie das Ziel und wussten, da ist der Fluss, da ist der Bahnhof, da ist die Fabrik und so weiter. Und das ging unfehlbar einem Angriff voraus. Und meine Mutter stand bei uns im Zimmer und sagte: Ihr geht jetzt in den Keller. Sie hat uns selten angeschrien in unserem Leben. Aber in der Nacht hat sie uns angeschrien. Die haben schon die Christbäume gesetzt. Das war der Ausdruck dafür. Wir nahmen unser Fluchtgepäck, jeder hatte so ein Köfferchen, zogen uns irgendwas über und schlichen wütend in den Keller. Es würde ja wieder nichts passieren. In der Nacht, wo sie nun wirklich Braunschweig angriffen, ist 50 Meter weiter eine Bombe niedergegangen, die ein ganzes Haus völlig zerfetzt hat. Von dem Haus war am Morgen nichts mehr da. Und die Druckwelle hat alles an Scheiben, was in der gesamten Umgebung war, zerrissen. Als wir aus dem Keller kamen in der Nacht, waren unsere Betten übersät von Glassplittern. Wir wären mindestens schwer verletzt worden. Und in Krankenhäusern war man nicht scharf auf Verletzte, weil sie gar keinen Platz mehr hatten, all die Verwundeten nach den Luftangriffen unterzubringen, geschweige denn ärztlich korrekt zu versorgen. Ich habe mich nie bei meiner Mutter bedankt, aber ich habe es oft gedacht. Danke, du hast uns da gerettet. Dann kam der Tag des Kriegsendes, der 8. Mai 1945. Einer der kostbarsten Tage in meinem Leben. Es war ein wunderbarer Frühling. Dieser letzte Frühling des Krieges war wie ein Geschenk des Himmels. Es war immerzu schönes, strahlendes Wetter. Also ein wunderbarer blauer Himmel. Wir gingen auf unseren Balkon und es war totenstill. Ich sag heutzutage lebensstill. Auch das Leben kann diese Stille erzeugen. keine Tiefflieger mehr, die uns wirklich beschossen hatten, wo sich was bewegte. Sie schossen, obwohl jetzt nur noch Zivilisten rumliefen, auf alles, was sich bewegte. Also, das war totenstill. Kein Flieger am Himmel, kein Auto, kein Mensch, keine Musik, keine Fanfaren, nichts. Niemand auf der Straße. Wir standen da und das hatte ich wirklich noch nie erlebt. Die intensivste Stille, die ich je genießen konnte. Wir nahmen dann unsere Instrumente, um irgendetwas zu tun und spielten die Variationen von Haydn über das Deutschlandlied. Diese missbrauchte, kostbare, wunderbare Hymne. Dann legten wir die Instrumente weg und standen einfach nur da und dachten, Frieden. Was ist denn Frieden? Wir kennen ihn ja gar nicht. Wir kennen Fanfaren, Aufmärsche, Führerrede, Fliegeralarm, Lebensmittelkarten, Kommandos. Was Frieden war, kannten wir nicht. Aber ich wusste, wenn der Frieden so still anfängt, mit dieser unbeschreiblichen himmlischen Stille, dann muss er was Gutes sein. Er war der kostbarste Tag in ihrem Leben, der 8. Mai 1945. Erinnerungen von Rosemarie Bottländer an ihre Kindheit und Jugend in der Nazizeit für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Autor der Sendung Wolfgang Steil. Die nächsten erlebten Geschichten bei WDR5 am kommenden Donnerstag, Himmelfahrt. Dann erzählt Bernhard Hertwig, ein Gefängnisseelsorger, zu hören um 18.05 Uhr. Und am Sonntag in einer Woche eine Frau, die eine scharfe Klinge bevorzugte, in ihrer politischen Arbeit und Juristin von Hause aus ist. Hertha Däubler-Gmelin. Sonntag wie immer 7.05 Uhr und 18.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.